Wie schon die letzte Woche erwähnt, lernen wir heute Fortsetzung, die Kische. Und das Wichtige ist, es gibt Ratsui in Matsui, heißt es in Evrit, haben wir gesagt. Erwünscht, was wäre erwünscht, dass wir haben? Und wenn wir nicht haben, was ist vorhanden eigentlich und wie wir damit umgehen können? Und heute beginnen wir wegen den Erden, die Kische. Der Erd unserer, die Kische, der dient uns zum Kochen, Braten, Aufwärmen, Essen. Es gibt im Erd, ist das mit Gas oder mit Elektrizität. Wäre erwünscht, dass wir eine Erd haben, eine für fleischig, eine für milchig und sogar eine für Parve. Wäre erwünscht. Aber eigentlich ist es sehr, sehr selten, dass jemand sich das erlauben kann. Zwei, noch mehr drei bestimmt. Und dass wir haben nur einen. Einer, der uns dient, auch für fleischig, auch für milchig und auch für Parve. Es wäre wichtig oder richtig, wenn jemand das schaffen kann. Normal hat ein Erd vier Flammen. Wenn er kann, nehmen einen Flamm und sagen, diese Flamme gehört nur für milchig. Aber das ist auch nicht immer möglich. Und das in den meisten Häusern wird das so benutzt, auch für fleischig und auch für milchig. Wie macht man das? Eigentlich aus der Halacha darf man das machen. Also man darf benutzen den, wir haben gesagt, das ist erwünscht, aber man darf benutzen den Erd auch für fleischig und auch für milchig. Weil es heißt so in Halacha, wenn zwei Töpfe sich berühren, einer den anderen, und es läuft nicht über von dem Töpf, kein Essen. Wir sagen, es steht ein milchiger Topf und kocht etwas mit milchiges Essen. Und dabei steht auf dem gleichen Erd ein fleischiger Topf und kocht. Auch wenn die zwei Töpfe sich berühren nach der Halacha, ist nicht was geschehen. Solange es kommt nicht raus, entweder Essen oder sogar manches Mal auch nur Dampf. Werden wir noch langsam sehen. Und auch das andere, wenn es läuft, was rauf, läuft über, sagen wir fleischig oder milchig, und es kommt auf den Erd, wird es verbrannt. Das ist auch, ich erkläre, warum halachisch ist es ja erlaubt, ein Erd zu benutzen, für fleischig und milchig, und sogar auch, wenn es geht nicht. Wenn es geht, wäre es natürlich gut, dass man kocht einmal fleischig und fertig mit dem Fleisch macht milchig, oder umgekehrt, milchig und dann fleischig. Aber wenn ich muss einmal beide zusammen, kann man auch. Dann gibt es heute gibt es die besondere, ich glaube, der meisten haben wir schon das. Das heißt, glaube ich, Ceram. Das ist so, das ist ein interessantes, aber der ehemalige, kann sein, jemand von Arzt noch die ehemalige, da war so mit einem Gestell. Es gibt so eine Flamme, normal war das eine Flamme aus Gas, und dann gibt es ein Gestell auf diese Flamme. Und diesen Gestell, wenn man kann wechseln für Fleisch und Milch, wäre auch sehr gut. Wenn man kann es nicht wechseln, okay. Aber der Normalwert eist das ganze Gestell. Mit dem Ceram, was wir heute haben, ist es ein interessantes Patent, eine Erfindung, dass es ist Eis nur hinter den Top. In den Seiten kann man anfassen. Es kann stehen jetzt, sagen wir, der Maximum ist Nummer 12. Und das steht auf Nummer 12 und es ist sehr, sehr Eis. Aber einen Zentimeter weg von der Flamme ist nicht mehr Eis, ist kalt. Ich habe es ausgeprüft, man kann den Finger legen, es ist kalt. Das ist eine neue Erfindung. Das heißt, dass die Seiten, es macht leichter heute zu benutzen den gleichen Feuer. Die Frage, was stellt sich halachisch, ist bei einem Erd, wenn es etwas, wir kochen etwas Fleischiges, sagen wir, und der Topf war voll und etwas ist rausgefallen von den Fleischigen auf den Erd. Ist das, was rausgefallen ist, problematisch oder gibt es kein Problem? Wir annehmen in der Halacha, wenn wir benutzen ein Erd für fleischig und milchig und Parve, nehmen wir an, dass die Fläche der Erd ist nicht kuscher. Und wenn er nicht kuscher ist, kommt auch darauf an, warum, weil es vergisst sich Eise, ist das milchige Produkte oder fleischige Produkte, und wenn das Eis ist, wird das Balua, schluckt es ein, und dann ist es problematisch. Aber heute wieder mit den Ceram, mit diesem Glas, ist das Problem leichter, weil da ist gar nicht Eis. Es ist kalt. Und wenn es fällt daneben, was wichtig ist, das immer sauber halten. Das heißt, wir haben fertig gemacht ein fleischiges Gericht, ganz sauber machen. Nicht nur hinter den Topf, wo die Flamme ist, sondern auch die ganze Gegend, die ganze Umgebung richtig sauber machen. In so einem Fall, bei einem Ceram, glaube ich, ist das so, wenn etwas rausfällt, ist das fleischiges oder milchiges, und der Erd war ganz sauber, wenn ich begonnen habe zu arbeiten, dann kam es zurücklegen in den Topf. Ist es aber ein Erd, der nicht Ceram ist, oder ist es so ein Erd, wo es wird Eis, der ganze Fläche, oder fast die ganze Fläche, oder ringsrum den Feuer ist auch Eis, und da, wenn es etwas rausfällt, ist sehr problematisch, muss man wissen, was da war, war 24 Stunden, war nicht 24 Stunden, ist problematisch auf jeden Fall, wenn etwas fällt. Immer ist richtig, ist alles macht leichter, auch wenn Eis ist, wenn wir richtig sauber machen, bald nach dem Kochen, und heute ist leicht sauber zu machen, es gibt verschiedene Saubermittel, Putzmittel, und da wäre leicht zu machen. Natürlich, wenn es steht jetzt ein fleischiger Topf und ein milchiger Topf und die beide kochen und etwas rausfallen wird, dann werden wir es nicht benutzen. Aber wenn die zwei Töpfe sich berühren, haben wir gesagt, man soll versuchen, dass die zwei Töpfe nicht berühren sich. Sie sollten stehen entfernt einer von anderen. Aber auch wenn sie berühren sich und es dampft nicht, es ist nicht nass, es ist trocken, bleibt es kuscher. Wie gesagt, es ist sehr üblich, man soll versuchen zu vermeiden, dass wir sollten kochen, braten auf den gleichen Erd zusammen, milchiges und fleischiges Essen. Es gibt keinen anderen Weg, manches Mal Freitag oder ich weiß was, egal, man hat mehr keine Zeit, man muss machen, okay, aber man soll versuchen, das zu vermeiden. Und wieder geholt ihr noch einmal, wenn man kocht auf einem Erd milchiges und fleischiges, soll man versuchen oder vorsichtig sein, lachatchila, man soll entfernen einen Topf von den anderen. Und manches Mal nehmen wir den Deckel ab. Wir wollen schauen, geht es gut, ist richtig, kocht es genug oder wollen wir was zutun. Kräuter oder was, wenn man kocht milchig und fleischig, soll man sehr vorsichtig sein. Wenn ich nehme zum Beispiel jetzt den Deckel von dem fleischigen Topf ab und ich lege es und ich habe in der Nähe einen milchigen Topf, wenn ich halte, es fällt runter von dem Wasser, dann wird der Topf wirklich zu reif. Dann soll man sehr vorsichtig sein, wenn man nimmt den Deckel ab, da tropft doch noch was und heißes Wasser, und das muss man sehr vorsichtig sein. Auch wenn man nimmt raus, zum Beispiel mit einer Kelle, muss man auch vorsichtig sein. Lege ich etwas rein im Topf und es steht auch milchig und fleischig, langsam, ganz langsam soll nicht rauskommen, etwas essen und berühren den Topf. Und wenn Essen oder Dampf, dann wird das problematischer. Wie gesagt, aber solange die zwei Töpfe, milchig und fleischig, stehen beide und kochen und die haben sich berührt auch von außen, solange es gibt keinen Dampf oder die Töpfe sind nicht feucht, die sind trocken, dann sind die Geräte, noch die Geräte und auch der Essen kosher. Es ist üblich, dass man hat, wir wissen, wir haben in der Küche, haben wir so entweder Handschuhe oder so einen kleinen Handtuch, der ist geeignet, den Eisentopf zu nehmen. Wenn der ganz heiß ist oder ein Topf oder ein Form von dem Ofen rauszuziehen, ist üblich, wenn man hat, für milchig, fleischig und Parve, nicht den gleichen benutzen. Weil mehrmal wird das, zum Beispiel wir haben fleischig und wir nehmen mit dem Handtuch oder mit den Handschuhen und da kommt drauf Essen oder Fettens. Und das ist problematisch, wenn das berührt jetzt andere, weil es Eis, wir nehmen doch es richtig, weil das Eis ist. Ist üblich, das ist nicht jetzt, wenn jemand hat nicht, dass er hat nicht Kuscher gemacht, die Essen, aber es ist üblich, wenn man hat, das auch für milchig, besonders fleischig und auch für Parve. Das gleiche gilt auch für den, in der Küche haben wir meistens von uns haben so etwas, entweder ein Holz oder was anderes, wo wir hinlegen einen Eisentopf oder ein Eisenblech von Ofen, legen wir dort hin, nicht direkt auf die Arbeitsfläche, sondern auf etwas rauf. Das wäre auch richtig, dass wir haben fleischig, milchig und für Parve. Es gibt aber solche Dinge, die sind aus Porzellan oder Keramik, die sollten wir versuchen zu vermeiden, zu benutzen, die ist problematischer. Es gibt Holz, Plastik oder viele andere Sachen. Jetzt gibt es ein Problem mit den, ich weiß nicht jetzt, wie das heißt in Deutsch, es gibt über den Erd gibt ein Gerät, der einsaugt den Dampf. Wie heißt es in Deutsch? Wie heißt es? Dunstabzug. Ja, da ist ein Problem mit denen. Manchmal, wenn er arbeitet, immer ist kein Problem. Aber manchmal, wenn er nicht arbeitet, muss man sehen, dass er entfernt sein soll, genug von den Erd, weil wenn es kommt jetzt Dunst wirklich raus und der Dunst kommt noch zu dem Gerät, wo er ist noch ungefähr 45 Grad Eis, dann ist das ein Problem, wenn das kommt milchig und fleischig, weil er kommt wieder zurück. Sagen wir, ich habe gemacht jetzt Fleischiges und es ist Dampf rausgekommen, der ungefähr 45 Grad, 43 Grad Eis ist und dann mache ich milchig und dann kann es sein, dass ein halachisches Problem. Dann entweder, das soll immer arbeiten, wenn wir benutzen den Erd, sollen wir das immer benutzen. Oder man soll es machen, genug entfernt von dem Erd, dass wenn der Dunst da kommt, der soll sein weniger als 45 Grad. Dann ist auch kein Problem. Was ich schon erwähnt vorige Woche, und das ist hier noch einmal erwähnt, dass man soll versuchen, nicht über den Erd, gibt so manches Mal ein Regal mit Essen oder verschiedene Gewürze, Salz oder Zucker oder die Sachen soll man nicht über den Erd legen. Das gleiche mit dem Dunst, es kommt Dunst in Zucker oder in Salz oder in schwarzen Pfeffer, weißen Pfeffer, egal. Und da ist wird er fleischig eigentlich. Man kann nämlich milchig benutzen oder umgekehrt, wenn es milchig. Und wenn das für beide ist, ist es Treife. Jetzt kommen wir zu einer Sache, ein Gerät bei uns in der Küche, der ein sehr wichtiges Gerät ist. Und der ist interessante Alachot, was wir lernen dafür. Und das ist der Ofen, Backofen. in die Küche bei uns. Backofen haben wir auch, entweder geht er mit Elektrik oder mit Gas. Heute ist das so, dass der Problem in den Ofen, Backofen, ist schwerer oder schlimmer als es war in ehemaligen Zeiten. Heute ist so, dass der Ofen ist sehr gut geschlossen, er ist sehr gut vermacht und er ist so gebaut, es gibt noch so etwas, das heißt Turbo. Turbo heißt, er verteilt die Hitze in den Ofen drin, in den Ofen verteilt er die Hitze gleichmäßig. Und deswegen ist der ganze Ofen hat ein Alacha wie das Feuer selber. So, wenn wir sagen, nur unten war ein Feuer und die Wände war nur erhitzt, war das etwas anderes. Heute ist es ein bisschen problematischer, alachisch gesehen, weil der ganze Ofen drin hatte Alacha, wie er war, der Feuer, das heißt, das Spritzessen oder es wird Fettens. Bei neuen Ofen sehen wir das nicht so, aber es kommt sofort Fettens. Nur langsam sehen wir das. Das heißt, es wäre ihr auch erwünscht, dass wir sollten zu Hause haben drei Backofens. Einen milchig, einen fleischig und einen Parve. Oder, wenn wir haben nur einen, der erwünscht, dass wir sollten sagen, den einen benutzen wir nur für eines, entweder fleischig, entweder milchig oder Parve. Das ist auch aber nicht so ganz möglich. Das heißt, wir haben nicht keinen Platz, es kostet viel Geld, man soll mehr als einen Backofen haben. Und wie macht man, wie lebt man damit? Außerdem, außer den Ofen, haben wir ein Problem mit den Backformen, mit den Blechen, was das heißt. Die Blechen, auf jeden Fall, müssen wir haben, fleischig, milchig und Parve. Natürlich, wenn wir benutzen ein Blech oder eine Backform für fleischig und dann machen wir darin milchig, ist das Essen nicht kosher. Da schreibt der Rama, Machalim Nesarim Lachalutin, die Essenwerke sind nicht kosher mehr. Was macht man, wenn wir haben nur einen Ofen zu Hause? In Israel gibt es heute so einen Ofen mit einem Echscher. Und was das ist, das ist ein Ofen mit zwei Backgelegenheiten. Und es gibt einen Erscher. Der Erscher ist, dass die zwei sind ganz abgesondert. Ganz, ganz, ganz abgesondert. Und wenn die so abgesondert sind, dass man kann benutzen einen fleischig, einen milchig zum gleichen Zeit. Die normale Ofen sind nicht genug abgesondert und das Dunst oder der Dampf kommt von einem zum anderen. Aber in Israel gibt das und wenn wir das nicht haben, und die meisten haben wir nur mit einer Tür, dann wie macht man das? Dann gibt es einen Weg, dass wir einen Ofen benutzen können. Für fleischig und milchig, wenn wir das Essen, was wir drin backen oder aufwärmen, einpacken. Einpacken heißt, nicht entweder habe ich einen Deckel, der vermacht so den Topf, dass kein Dunst rauskommt, kein Dampf, oder kann ich ihn richtig verpacken mit Alufolie oder mit was anderes, einmal oder zweimal noch lieber, dass es kommt kein Dunst raus. Wenn es kommt kein Dunst raus, dann darf ich benutzen den Ofen auch für fleischig, auch für milchig. Wir wissen aber, es gibt ein Problem. Ein Ofen, zum Beispiel, wenn wir backen, ist Brot, Challes oder Kuchen, Da können wir es nicht backen bedeckt oder ganz, ganz so bedeckt, dass nicht etwas rauskommt. Wie kann man es benutzen, werden wir noch bald lernen. Auf jeden Fall, wenn wir kochen wollen, ein Gericht oder aufwärmen, das können wir machen so auf den einmal fleischig, einmal milchig, wenn der richtig bedeckt ist. Aber bevor wir weitergehen, sollen wir noch lernen über die Backformen, die Bleche, wie das heißt. Da ist Pflicht, dass wir haben für milchig und für fleischig und für Parve. Und die sollten sein irgendwie mit einem Zeichen oder Farbe oder was, oder wir wissen zu Hause, normal wissen wir, aber die sollten sein anders. Wir sollten nicht verwechseln eine mit den anderen. Wir können doch auch ihr sagen, dass wir wollen, oder man kann doch vielleicht Kuscher machen, auch ein Becken, eine Backform oder ein Blech. Das ist grundsätzlich kann man es Kuscher machen, aber es ist sehr, sehr schwierig. Das ist eine Sache, das heißt in Halacha, in dem Begriff in Halacha heißt das Libun Kashe. Libun Kashe, eine Sache, die liegt im Ofen. Trocken, die muss man machen Libun Kashe. Libun Kashe heißt, dass wir legen darauf Feuer, ein Brenner, oder wir legen das Blech auf einem Feuer, und er muss bleiben so lang, bis er wird rot, ganz rot, und es spritzt, oder spritzt von denen Feuer. Und das ist eine Sache, wenn wir das machen zu Hause mit Blechen, die zu Hause, werden die Blechen natürlich ganz kaputt, man kann sie nicht mehr benutzen. Es gibt auch nicht Möglichkeiten zu Hause, das so richtig rot zu machen wie Feuer. Auch sehr, sehr problematisch. Und besonders, es gibt Blechen, die Backformen, die sind bedeckt mit verschiedene Zeug, die wird angekloppt, oder man kann gar nicht machen mit Eis. Das heißt, Kuscher machen Backform, Kuscher zu machen, ist fast unmöglich. Zu Hause kann man nicht sagen, dass es möglich ist. Deswegen, außerdem, dass wir noch weiter lernen werden, das Lachatchila ist nicht richtig, dass wir haben auch bei anderen Geräten, bei einem Topf. Man hat schon einmal hier gefragt, was man macht. Sagen wir, ich habe einen Topf zu Hause und ich habe nur einen Topf. Und ich will den Topf, jetzt benutze ich fleischig, morgen will ich machen milchig, übermorgen will ich machen jetzt Parve, Tag drauf will ich wieder fleischig. Alachisch kann sein, kann man es machen, aber es ist nicht erwünscht. Lachatchila ist nicht richtig, dass man macht von einem Kuscher und Topf einander. Das heißt, das Fleischig, morgen mache ich es milchig. Und das Gleiche ist auch bei den Backformen, bei den Blechen, für den Ofenblechen. Und da, wie gesagt, ist es auch fast unmöglich. Dann gibt es eine Frage in Halacha für heutige moderne Zeiten, dass wir haben Einwegblechen oder Formen. Es gibt, man benutzt es einmal und nicht mehr. Und da gibt es eine grundsätzliche Diskussion in Halacha. Das betrifft nicht nur diese Formen, sondern auch alle anderen Töpfe oder Besteck oder alles aus Metall ist, was wir in der Küche haben. Und der grundsätzliche Diskussion ist, wir wissen, dass die Töpfe oder alles andere, die glänzen, wie glänzen die so, die werden verarbeitet mit Fettes, mit etwas Fettes. Und wir wissen ganz bestimmt, dass es gibt Fabriken, die produzieren das und die nehmen Fettes Menachai, von lebendige, das heißt Tierefettes. Tierefettes ist nicht Kuscher. Ich habe zum Beispiel gefragt, wir haben hier von der Lufthansa, haben wir Besteck, dann gibt es eine Fabrik in Japan, die produziert Gabel und Löffel, und eine Fabrik, die produziert nur den Messer. Und ich kann mich nicht jetzt mehr erinnern, welche, aber eine Fabrik hat uns zugestimmt und gesagt, dass die benutzen nicht koscheres, das heißt Tierefett zu den Glanzen. Und wie geht man darin mit um? Und es betrifft auch natürlich die die Blechen, die Einwegblechen. Es gibt eine Diskussion. Die Diskussion ist so: Es gibt Poskim, die sagen, man muss die kaschern, weil das ist nicht Kusche, der Tierefett ist nicht Kusche, und der Tierefett ist da, und der wird gemacht mit 500 oder 600 Grad Hitze, und dann muss man es kaschern. Andere sagen, andere Poskim, auch große Poskim, die sagen, das ist, man darf es nicht, man muss es nicht kaschern, weil dieser Tierefett bei 500 Grad, und wenn er wird geschmiert auf Blech oder auf Metall, wird er unessbar. Das ist nicht mehr, da hat mehr, wenn eine Sache ist unessbar, wird hat mehr keinen Sinn, hat nicht mehr den Namen als Tierefett oder als Fett überhaupt, obwohl er macht glänzig, aber sobald es nicht mehr essbar, wird nicht der Top nicht kuscher, dann davon lernen wir, dass man muss nicht kaschern den Top. Da kann jeder, wie man sagt, machen, wie er versteht. Da gibt es Poskim so, und es gibt große Poskim auf der anderen Seite, und es bleibt in Diskussion, darf man oder darf man nicht. Das betrifft bei den, auch, wie gesagt, bei den Einweg. Jetzt bei den Einweg, es gibt auch eine Frage, eine andere Frage, was wir noch lernen werden, aber wir sind schon dabei, sollen wir es auch nur wenigstens erwähnen. Es gibt eine Frage halachisch bei Einweggeschirr. In Amerika gibt es auch, ich habe es gesehen, in Amerika gibt es Einwegtöpfe. Das heißt Töpfe, die gemacht wurden, nur auf einmal benutzen. Das habe ich noch hier nicht gesehen. Aber was wir da sehen, ist die verschiedene Formen, verschiedene größeren Formen aus so einem Metall. Und die sind Einweg. Braucht man die Teufeln oder braucht man nicht die Teufeln? Die, nach der Halacha darf man die nicht teufeln, weil das heißt kein Gerät. Der Einweg benutzt es einmal und man schmeißt es weg. Wie ist das, wenn wir das, manches Mal benutzen wir das auf eine Sache, die es wird gar nicht so schmutzig. Und es ist schade wegzuschmeißen. Ich will das noch einmal zu benutzen oder noch zweimal oder sogar noch dreimal zu benutzen. Trotzdem sagen die meisten Poskim, dass wir dürfen es nicht, man muss das nicht teufeln. Braucht nicht Kantvilat Kelim dafür. Jetzt kommen wir, wenn wir backen im Ofen, offen, natürlich offen, ein Parvekuchen, und wir wollen den Parvekuchen essen mit Kaffee und Milch, milchiges. Dann darf man diesen Kuchen nicht kochen oder nicht backen in eine Backform, wo ich habe es benutzt, die letzten 24 Stunden fleischig. Das heißt, ich habe die letzten 24 Stunden, weniger als 24 Stunden, habe ich in einer Form fleischige Kuchen oder fleischiges Essen gebacken oder gekocht. Und jetzt wollte ich dort einen Parve-Kuchen machen, zu essen mit Milch. Wenn das ist nur Parve-Kuchen, nicht mit Milch zu essen, okay, ist kein Problem, man wird nicht fleischig. Aber weil ich will das mit milchig, ich mache den Kuchen, weil ich werde es meine Gäste geben, den Kuchen mit Kaffee, dann muss der Form, der Backform, der Blech sein mehr als 24 Stunden. Und aber eines, das allem Wichtigsten ist, das muss sehr sauber sein. Das heißt, sauber sein und 24 Stunden. War keine 24 Stunden und wir haben es gemacht, darf man es nicht mit Kaffee, mit Milch trinken. Mit Kaffee ja, mit Kaffee und Milch nicht. Das heißt, nur eine von den zwei Bedingungen. Es war 24 Stunden, aber es war nicht sauber. Oder war es sauber und nicht 24 Stunden, darf man es nicht die Parvekuchen essen, zusammen mit milchigen Produkten. Das Gleiche ist, dass wenn wir wollen für Shabbos jetzt Challes backen, und wir wissen, dass wir werden die Challes essen mit dem fleischigen Essen, und diese Backform war milchig und war weniger als 24 Stunden, dann sollen wir das nicht tun. Deswegen, weil wir werden können essen die Challe, aber nur später essen den Fleisch oder essen Fleisch und dann essen die Challe. Aber zusammen darf man das, die beiden nicht essen. Und da ist auch erforderlich natürlich die beiden Bedingungen. Einmal, dass es sauber ist und 24 Stunden. Wenn es 24 Stunden und richtig sauber, da darf ich die Challah auch essen mit Fleischigens. Wie es, wenn wir schon gemacht haben? Ich habe mir vertan, ich habe geglaubt, vielleicht ist schon 24 Stunden da. Sauber war das, aber ich weiß nicht, war das 24 Stunden oder war es keine 24 Stunden. Und ich habe jetzt einen Kuchen gebacken und die Gäste sind gekommen. Darf ich oder darf ich das nicht machen? Bitte, aber da ist das. Nachträglich. Ich habe es gemacht. Was soll ich jetzt tun? Dann ist so, dann gibt es einen Unterschied zwischen den Ashkenazim und den Sfaradim. Das heißt von Bet Yosef und den Rama. Für die Bnei Ashkenaz darf man nicht den Kuchen essen mit Milchig, wenn keine 24 Stunden da. Und für Sfarad, die dürfen ja das essen. So steht in Mechaber. Natürlich mit die Bedingung, dass sauber sein muss, die Bedingung bleibt auch Bnei Sfarad. Nur der Einzige, was Bnei Sfarad ist, Mutter, wenn das ist keine 24 Stunden. Und Rav Ovadia Yosef schreibt in seinen Sheilot Tshuvot, in seinen Shutya Bia Omer, schreibt er, dass für Sfaradim können sie so zuerst machen. Das heißt, die müssen gar nicht 24 Stunden warten. Nur wenn das richtig sauber ist und er hat gemacht einen Pavekuchen, darf er das essen mit den anderen. War milchig, darf er das essen mit fleischig, war fleischig, darf er das essen mit milchig. Aber für Ashkenazim müssen vorsichtig sein und warten 24 Stunden. Sogar, sagen wir jetzt so, ein Backform, ein Blech, der wir haben 24 Stunden gewartet und die ist richtig sauber und wir wollen machen jetzt ein Backen, ein Parve zu essen mit den anderen Minen, das heißt, es war fleischig und ich will machen jetzt ein Parvekuchen zu essen mit milchig oder war milchig und ich will jetzt ein Parvekuchen zu essen mit fleischig, dann für den Ashkenazim Lachatchile, zuerst darf man das nicht tun. Nur Bishat HaTzorech. Bishat HaTzorech heißt, ich habe keinen anderen Weg. Und dann können wir das auch machen, obwohl 24 Stunden waren. Und für das Sfaradim, wie schon gesagt, das Sfaradim brauchen gar nicht 24 Stunden warten. Wenn das richtig sauber ist, können sie das machen. Und benutzen entweder war es fleischig für milchig, war es milchig für fleischig. Mit fleischig zu essen. Wir haben irgendwo sich vertan und wir haben vorbereitet ein fleischiges Essen in ein Backform, in ein Blech, ein milchiges. Oder umgekehrt, wir haben ein milchiges Gericht vorbereitet in ein fleischigen Backform. Ist das so? Ist schon 24 Stunden vorbei von dem letzten Mal, das wir benutzt haben, entweder fleischig oder milchig? Ist das Essen, darf man essen. Das geht nicht jetzt mit Fleisch und Milch. Ich will es essen als fleischig. Wir sagen so, nehmen wir Beispiel. Wir haben vorbereitet jetzt ein Entchen. Ich habe gestern ein Entchen gekocht in einer Backform, in Ofen. Und das war, sagen wir, gestern bis wir haben gegessen, war das 14 Uhr Nachmittag. Den Tag darauf, das war Sonntag, Montag, 9 Uhr morgen oder 8 Uhr morgen, wollte ich vorbereiten für heute Mittag ein milchiges Essen. Dann 24 Stunden ist noch nicht vorbei. Ich habe mir vertan, ich habe genommen den Fleischigen, das gestern bis 14 Uhr war Fleisch dabei. Er war sauber, das ist die erste Bedingung, er war wirklich richtig sauber. Und ich habe jetzt gekocht drin ein milchiges Essen. Das ist das Gleiche wird sein in einem Topf. Wir sagen jetzt in Ofen, aber das Gleiche ist auch in einem Topf. Topf ist noch manches Mal leichter, ja. Aber wer noch dabei kommt? Und ich habe jetzt ein milchiges Essen gekocht für heute. 24 sind schon vorbei. Es war aber sauber. Ist die Halacha so? Der Essen ist erlaubt zu essen. Den Essen brauchen wir nicht wegschmeißen. Es ist erlaubt zu essen. Ist das, wie gesagt, jetzt war fleischig und ich habe heute mit Milch gemacht oder umgekehrt. Sonntag habe ich gemacht ein milchiges Mittagessen und es war 14 Uhr bis 14 Uhr und Montag habe ich fleischiges gemacht. Ich brauche 8 Uhr, es war sauber. Dann, wir können essen, diesen fleischigen oder milchigen Essen, aber der Form, der Blech, den muss man kaschern. Das heißt, kaschern in dem Fall, wir setzen ihn ein in den Ofen, wir machen den Ofen an auf den höchsten Stufe, auf den heißesten Stufe, und wir lassen ihn dort, sagen wir, 20, 30 Minuten, 25 Minuten. Das heißt, bis der Ofen wird heiß dauert, sagen wir 10, 15 Minuten, kommt darauf an, welcher Ofen das ist. Aber wenn es wird richtig heiß, wenn es zu dem Maximum gekommen, da können wir sehen auf den Ziffern, dann soll es bleiben 20, 25 Minuten drin und dann ist auch der Backform koscher. Entschuldigung, ich hab jetzt ein Irrtum gesagt. Entschuldigung, ich habe gesagt, es ist nicht vorbei 24 Stunden, ja? Richtig? Ja. Entschuldigung. Wir sprechen jetzt, die Halacha, was wir sprechen, ist, 24 Stunden ist vorbei. Und es war sauber. Entschuldigung, wenn es 24 Stunden nicht vorbei, muss man fragen den Rabbiner, da kommt es verschiedene Halachot, ist das Efsed Merube, nicht Efsed Merube, kommt darauf an, habe ich noch was zu essen, habe ich nicht was zu essen, ist das sehr viel Verlust. Dann wieder noch einmal, Entschuldigung, da habe ich ein Irrtum. Wir haben ein Irrtum gemacht, nehmen wir wieder in dem Beispiel richtig. Ich habe gekocht ein milchiges Essen Sonntag. Und den milchigen Essen habe ich gekocht, sagen wir, bis 14 Uhr. Am nächsten Tag, Montag, habe ich 15 Uhr, danach 14 Uhr, ein Irrtum gemacht und ich habe jetzt ein milchiges Essen gemacht in diesen fleischigen Form. Jetzt ist so ist richtig. Oder umgekehrt, dann ist der Essen kuscher, aber den Form muss man kaschern. Wie gesagt, im Ofen mit anmachen, auf den höchsten Stufe. Wenn es keine 24 Stunden ist, war sauber, es keine 24 Stunden ist, ein anderer Halacha, das können wir nicht ihr beurteilen, das muss man fragen jedes Mal extra, wenn es auch was geschehen wäre. Bitte? Wir kommen zum Ofen. Wir werden nicht verlassen den Ofen. Und natürlich, wir lernen jetzt über Blech. Wir haben gelernt etwas über den Ofen. Wir kommen noch wieder zurück zu dem Ofen, aber jetzt sind wir bei den Blechen. Weil wir gesagt haben, so, weil der Ofen in verschiedenen Bedingungen, was ich habe schon hier erwähnt heute, wir werden es noch einmal später erwähnen, kann man benutzen den Ofen auch für fleischig, auch für milchig und auch für Parve. Aber auf jeden Fall den Formen, den Blechen, die muss man haben, fleischig, milchig und Parve, weil wir können sagen, zu Hause gibt es gar keine Möglichkeit, vielleicht sehr, sehr weit, aber es gibt keine Möglichkeit, das Kuscher zu machen. Deswegen muss man haben fleischig, milchig und Parve. Oder wenn ich will nicht Parve haben, dann ist, wie wir jetzt gelernt haben, wie für den Ashkenazim. Wenn es ist keine 24 Stunden, kann es nicht die Parve essen mit Milch oder mit Fleisch. Jetzt sagen wir so, bei den Ofen, wenn wir benutzen den Ofen auch für Sachen, die nicht bedeckt sind, dann wäre richtig, dass wir den Ofen nehmen, entweder für fleischig oder für milchig. Wie schon vorher gesagt, haben wir doch ein Problem mit Backen. Backen backt man normal offen. Man backt nicht bedeckt. Wir können nicht sagen, jetzt bedeckt. Ist es so, ist das ein Parve-Gericht oder Parve-Kuchen oder Parve-Brot, Challes, haben wir kein Problem. Brauche ich es auch nicht bedecken. Parve brauche ich gar nicht bedecken. Da. Wenn, das heißt so, wenn ich benutze den Ofen, meinen Ofen, für fleischig und milchig, wir sagen so, ich kann sogar alachisch, kann ich reinsetzen in den Ofen in der gleichen Zeit ein milchiges Gericht und ein fleischiges Gericht. Wenn der richtig geschlossen ist, richtig abgeschlossen ist, dass kein Dunst rauskommt, kann ich auch mal Fleisch milchig. Das heißt, ich brauche nicht warten 24 Stunden, ich brauche gar nicht sauber, sogar wenn wir im Urlaub fahren oder sind wir reingekommen in eine neue Wohnung und wir haben noch keine Zeit gehabt oder wir wissen nicht, wie man macht Kuscher einen Ofen und ich will was benutzen, den Ofen, kann ich den Ofen benutzen. So, wenn ich verpacke das zweimal, richtig gut verpackt, dann, wenn kein Dunst rauskommt, wir machen zweimal das abgesichert. Aber wenn einmal gut verpackt ist und es kommt kein Dunst raus und es ist trocken draußen, dann kann ich auch ein Dreifes benutzen. Das gleiche, wir können, jeder von uns, der geflogen einmal mit einer Gesellschaft, sagen wir mit nicht Kuscher Gesellschaft, mit Lufthansa. Wir fliegen mal mit Lufthansa und ich bekomme Kuscher Essen, warmes Essen. Das wird aufgewärmt zusammen mit den Nicht-Kuscher, zusammen mit Schweinen. Wie kann man es essen? So ist das, weil das ist eingepackt, richtig verpackt, zweimal verpackt und der Dunst kommt nicht raus. Im Fakt Nalacha gehen wir nicht jetzt ein, weil wir sitzen im Flugzeug, kann man riechen den Essen. Wenn man riecht den Essen, ist das jetzt Dunst rausgekommen oder nicht? Das ist eine Frage. Auf jeden Fall, auch wenn der Dunst rauskommt von dem Nicht-Kuscher, weil der Nicht-Kuscher nicht richtig verpackt ist, aber der Kuschere Essen richtig verpackt ist, darf ich den Kuscheren Essen essen. Man soll vorsichtig sein, das habe ich schon mehrmals gesehen und ich schaue das viel, viel nach. Manches Mal bekommen wir ein Essen auf dem Flugzeug und es ist ein Loch. Die wissen nicht, die Crew dort wissen nicht, was zu tun. Die denken, das muss ein Loch sein, weil das wird so Eis. Der Dampf muss rauskommen. Wenn der Dampf muss rauskommen, dann ist das Essen nicht kuscher. Wenn wir bekommen auf dem Flugzeug ein Essen oder benutzen wir im Urlaub einen Ofen, der nicht kuscher ist und wir haben ein Loch, dann ist das Essen nicht kuscher. Aber ursprünglich, wie gesagt, kann ich machen auch fleischig und milchig zusammen. Aber und wenn ich das so immer benutze, mein Ofen, nur bedeckt, und jetzt will ich machen Challes für Schabbes, sind die Challes nicht fleischig und nicht milchig. Der Ofen ist kuscher, der Ofen ist kuscher. Ich spreche nicht jetzt in einen Ofen, in einen nicht kuscheren Ofen. Na, bei mir zu Hause, ich habe einen neuen Backofen gekauft und ich benutze ihn nur mit eingepackten Sachen. Fleischig ist eingepackt, milchig ist eingepackt. Und jetzt will ich mir Brot machen oder Challes für Schabbes oder Kuchen für Schabbes. Ist der Kuchen Parve. Und der Challe ist Parve, die Brot ist Parve. Ich kann es essen zusammen mit Fleisch, ich kann es essen zusammen mit Milch, ich habe kein Problem damit. Ist aber, dass ich ab jetzt den Ofen benutze für fleischig, zum Beispiel mit einem offenes Gericht. Und ich will machen jetzt milchig, kann ich milchig machen, wenn der milchig ist, richtig eingepackt und es kommt kein Dunst raus. Mache ich aber jetzt Brot oder Challe oder Kuchen, da ist schon ein Problem, weil der Ofen ist fleischig. Wenn der Ofen fleischig ist, kommt darauf an, ist er genug sauber, geht es das Gleiche, was wir vorher gesprochen haben. Ist 24 Stunden vorbei, da ist schon problematisch, können wir benutzen mit die Kuchen oder die Challe für milchig oder umgekehrt, wenn der Ofen milchig ist. Deswegen ist das so zu machen. Wenn einer hat nur einen Ofen, bei mir zu Hause zum Beispiel, wir haben einen Ofen und wir haben gemacht, dass wir benutzen ihn nur für fleischig. Obwohl, alachisch ist erlaubt. Warum? Weil es ist sehr schwer, man kann ein Irrtum haben, vielleicht haben wir nicht richtig geschlossen, nicht richtig vermacht. Aber heute zur Zeit gibt es zu kaufen richtige, gute Geräte, Pyrex oder da, die richtig geschlossen sind. Und wenn wir nehmen noch mit aller Folie, richtig von allen Seiten richtig geschlossen, dann können wir es so benutzen und wir haben kein Problem. Dann soll man, wenn jemand will das so machen, dann soll er ab, wenn der Ofen neu ist, soll er benutzen immer bedeckt. Dann hat er kein Problem, wenn er macht Kuchen. Das heißt, der Kuchen soll nicht milchig sein. Wenn er macht einen milchigen Kuchen, hat er ein Problem. Aber wenn er macht einen normalen Kuchen, nicht milchig, nicht fleischig, einen Parve-Kuchen, Parve-Brot, Parve-Challe, hat er kein Problem dabei.